Zum 68. Gründungstag der DEVJK legt am 7. September das Corps der Wirtschafts- und Handelsräte in der DEVJK an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkrumm nieder und verneigt sich davor.